Nach fast einem Jahrhundert ist uns der ursprüngliche Ausgangsort des Konfliktes, Serbien, ebenso geläufig wie die Bilder, die davon in unseren Köpfen entstehen. Immer noch durch die Medien. Die Bilder sind anders geworden. Die Konflikte auch. Doch immer noch sind sie schmerzlich verbindlich, wiederholen sich. Aber ist jener Krieg, den Karl Kraus zum Gegenstand eines unerhörten Projektes gemacht hat, nicht durch einen Frieden beendet worden? Dieser nicht, sagt der Arrangeur von Die letzten Tage der Menschheit. Er hat nicht an der Oberfläche des Lebens gespielt, sondern im Leben selbst gewütet. Die Welt geht unter und man wird es nicht wissen. Alles, was gestern war, wird man vergessen haben. Was heute ist, nicht sehen. Was morgen kommt, nicht fürchten. Man wird vergessen haben, dass man den Krieg verloren, vergessen haben, dass man ihn begonnen, vergessen haben, dass man ihn geführt hat. Darum wird er nicht aufhören.